Paul? Sir, Zuko hier. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber es ist etwas Schreckliches passiert. Erzählen Sie. Ich bin immer noch auf dem Lambeth-Friedhof. Die Spur, die ich und Shao verfolgt haben, war tatsächlich heiß. Grimes war hier und er hat sich ein paar Leichen geholt. Haben Sie ihn unschädlich machen können? Nein, alles war nur eine geschickt gestellte Falle. Er hat uns ausgetrickst. Und er hat Shao. Was? Er hat sie entführt, ist mit einer Art Geisterkutsche davon gefahren. Geisterkutsche? Ja, eine pechschwarze Kutsche mit einem Skelett als Fahrer. Hat Grimes gesagt, wo er hin wollte? Leider nein, aber er hat es eilig. Faselte etwas von einem dämonischen Spiel und einer mysteriösen Sie, die die Führung in der Hölle übernehmen würde. Seltsam. Wissen Sie, wen oder was Grimes gemeint hat? Nein, aber vielleicht hat das alles etwas mit Johns Fall zu tun. John? Ich dachte, er ist mit Bill in Kent. Ja, wissen Sie denn nicht, was die beiden dort untersuchen? Ein Spukschloss, oder? Ein Schloss und eine Höllenkutsche, die die umliegenden Dörfer in Angst und Schrecken versetzt. Au, warte. Wenn Grimes jetzt mit dieser Kutsche unterwegs ist... Dann will er bestimmt zurück aufs Schloss, zu John. Und mit Shao als Geißel hätte er die Oberhand. Ich werde ihn sofort anrufen. Nein, ich kann das machen. Rufen Sie lieber die Polizei. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich John erreicht habe. In Ordnung. Und, Sir? Was ist, Zuko? Ach, nichts weiter. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Shao finden. Ich hoffe nur, dass sie dann noch lebt. Und, Sinclair, soll ich die Chinesin aufschlitzen? Nein, nicht Grimes, du hast gewonnen. Na, das ist ja mal eine ganz neue Erkenntnis. Und jetzt steig endlich in die Kutsche. Okay, aber du lässt sie laufen. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich ihren süßen, schlanken Hals durchschneide, wenn du jetzt nicht augenblicklich einsteigst. John, er meint es ernst. Shao blutet schon. Verdammt, ja. Ich habe nur Angst, dass er sie umbringt, sobald ich in der Kutsche sitze. Das wird er nicht. Verlass dich auf mich. Also gut, dann viel Glück, Kumpel. Dir auch. Ich komme, Grimes. Ja, komm zu Papa. Du weißt hoffentlich, dass... Was ist? Sehen Sie, bei der Kutsche. Da sind wieder diese furchtbaren Monster. Ich dachte, die wären erledigt. Was soll das, Grimes? Oh, das ist nur deine Reisebegleitung. Ein Ghoul und ein Leibwächter Asmodinas. Die beiden fahren mit mir in der Kutsche? Aber ja, Geisterjäger. Sie werden dir auf der Fahrt, wie soll ich sagen, ein wenig das Gesicht verschönern. Wir wollen doch nicht, dass du heil ankommst, oder? Wohl kaum. Dann mach, dass du da reinkommst. Nein. Sie dürfen nicht in die Kutsche steigen. Halten Sie die Klappe. Wer ist dieser Weißwurst? Niemand, er ist nur zufällig hier. Bleiben Sie! Ohne Ihr Kreuz sind wir verloren. Gehen Sie dämlich an. Ah, danke für den Hinweis. Da hätte ich ja fast ein kleines Detail vergessen. Nimm dieses perverse Schmuckstück ab. Und zwar sofort. Wovon sprichst du? Ich glaube, es ist an der Zeit, dir zu zeigen, wie ernst es mir ist. Bitte! Nein, okay. Soll ich sie hier anretzen? John! Schon gut, ich nehme es ab. Schmeiß es darüber. Und jetzt beweg dich, Sinclair! Ich warf einen letzten Blick auf Shao, sah in ihre mit Tränen gefüllten, verzweifelten Augen. Hart presste ich meine Lippen aufeinander, gab mir einen inneren Ruck und stieg ein. Die Höllenkutsche roch entsetzlich nach Fäulnis und war von innen ebenso schwarz wie von außen. Zwei Sitzbänke aus hartem Holz befanden sich links und rechts von mir. Ich wollte gerade Platz nehmen, als mir der Riese mit seiner Pranke brutal in den Rücken schlug. Ich wäre beinahe mit dem Kopf gegen das Holz geprallt, konnte mich aber im letzten Moment noch drehen und krachte auf die linke Bank. Kaum, dass ich saß, rutschte der Ghoul nach und klebte nun so dicht an meiner Schulter, dass ich durch die Jacke seinen schwabbeligen Körper fühlte. Der Riese setzte sich mir gegenüber auf die Bank. Er war so groß, dass er die Hälfte des Innenraums ausfüllte. Na, das wird ja ein toller Ausflug. Und jetzt, Kutscher, bring sie zu Asmodina! Gute Fahrt, Geisterjäger! Oh Gott. Jetzt ist alles aus. Sie sind weg, Grimes. Was du nicht sagst. Lass endlich Shao los. Ich denke gar nicht daran. John hat deine Bedingung erfüllt. So ein Idiot. Glaubt er tatsächlich, ich lasse mir die Chance entgehen, jemand aus dem Sinclair-Team auszuschalten? Wenn du sie tötest, jage ich dir eine Silberkugel in deinen verdammten Schädel. Na und? Deine Kugeln können mir nicht das Geringste anhaben. Nicht mehr! Du bluffst. Das werden wir ja sehen. Und jetzt werde ich mich um dich kümmern, mein Täubchen. Bitte. Nein. Mit einem widerwärtigen Grinsen schob Grimes seine dicke, wulstige Zunge aus dem Mund und hinterließ eine milchig trübe Schleimspur auf dem aparten Gesicht der Chinesin. Shao verdrehte die Augen, schien das Bewusstsein zu verlieren. Verzweifelt musste Bill mit ansehen, wie die scheinbar hilflose Frau in die Knie sackte. Der Angriff kam ohne Vorwarnung. Explosionsartig schoss Shao aus der Hocke wieder hoch, schlug dem völlig verdutzten Ghoul das Messer aus der Hand und rammte ihm die Schulter gegen den Unterkiefer. Mit geweiteten Augen beobachtete Grimes, wie seine eigene Zunge, begleitet von einigen beige-schwarzen Zahnstummeln, im hohen Bogen davonflog und mit einem nassen Geräusch auf den staubigen Boden klatschte. Du wirst mich nicht noch einmal anrühren, du Dreckiger! Gib ihm den Rest, Bill! Zur Seite, Shao! Die Kugeln schienen Grimes von innen zu zerreißen. Er platzte auf, wurde zu einer breiigen Masse, die sich zu einer Lache auf dem Boden ausbreitete und blitzschnell versickerte. Zurück blieb nur die Kleidung. Shao! Dieser verdammte Mistkerl! Wie geht es dir? Alles in Ordnung. Was ist mit deinem Hals? Nur ein paar Kratzer. Sag mal, was? Wie hast du das gemacht? Ich hätte mich schon viel früher befreit. Aber der Dreckskerl hielt das Messer zu dicht an meinen Hals. Ich musste einfach auf den richtigen Moment warten. Oh Gott. Ich hatte solche Angst um dich. Moment. Ja? Bill, sind Sie das? Ja. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Shao ist entführt worden. Wir vermuten, dass... Machen Sie sich keine Sorgen. Sie ist hier. In Sicherheit. Gott sei Dank. Aber dafür ist John jetzt verschwunden. Was? Grimes hat ihn gezwungen, in die Kutsche zu steigen. Wie es aussieht, hat er sich mit Asmodina verbündet. Asmodina? Und die Kutsche soll John in ihr Reich bringen. Ich habe aber keine Ahnung, wo das sein könnte. Was ist mit Grimes? Wir haben gekämpft. Ich habe mehrmals auf ihn geschossen, bis er regelrecht explodiert ist. Dann ist er tot. Nein, Sir. Wie es aussieht, hat er sich verflüssigt und ist verschwunden. Ich glaube, er hat an Macht gewonnen, seit er sich mit Asmodina zusammengetan hat. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Sie sagen es. Okay, ich schlage vor, Sie beide fahren zu Zuko. Er müsste inzwischen bei sich zu Hause sein. Das wird aber etwas dauern. Wir sind hier in Kent. Dann beeilen Sie sich. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo Asmodinas Reich ist. Sonst ist John verloren. Verstanden. Bis später, Sir James. Bis später. Es sieht nicht gut aus, oder? Nicht wirklich. Was machst du? Ich hole nur Johns Kreuz. Es liegt hier vorne. Können wir denn nicht endlich von hier verschwinden? Keine Sorge, Dean. Wir sind so gut wie... Bill! Was ist? Da an der Pforte! Das schreckliche Zerrbild eines menschlichen Wesens war aus dem Schloss getreten. Ein ausgedorrter, greiser Mann, dem sich die Haut wie altes Pergament über die hohlen Knochen zog und dessen abgezehrtes Gesicht unter den strähnigen, schlohweißen Haaren nur zu erahnen war. Der Alte konnte sich kaum auf den Beinen halten. Sein Körper zitterte, als würde er von furchtbaren Krämpfen gepeinigt. Scheinbar ziellos stolperte er auf die erste Stufe der Treppe zu. Passen Sie auf! Die Treppe! Mein Gott! Hey, Mister! Mister! Lebt er noch? Ja, er atmet. Vorbei. Es ist vorbei. Ruf einen Krankenwagen! Schnell! Nein! Niemand kann mir helfen. Ich habe schon viel zu lange gelebt. Auf mich wartet die ewige Dunkelheit. Wer sind Sie? Mein Name ist Ashford. Count Ashford. Der Höllengraf? Ja. Was ist mit Ihnen passiert? Asmodina. Hey, Mann, bleiben Sie bei mir! Bill, er stirbt. Der Dämonensammler hat seine Aufgabe erfüllt. Jetzt kann niemand mehr das Unheil aufhalten. Wissen Sie etwas von Asmodinas Reich? Ihr Reich... In der Hölle. Was meinen Sie damit? Es gibt einen Übergang auf eine Insel, deren Name unaussprechlich ist. Wo? Nördlich von... Wo? Er ist tot. Verdammt. Wir waren so nah dran. Zum Ärgern ist jetzt keine Zeit, Bill. Wir müssen nach London. Ja, du hast recht. Los, kommt. Sie stiegen in den Bentley und fuhren los. Tiefe Sorgenfalten legten sich auf Bills Stirn. Er wusste, dass John ohne sein Kreuz den Mächten der Finsternis hilflos ausgeliefert war. Dabei ahnte er nicht, dass sie alle in nur wenigen Minuten selbst um das nackte Überleben kämpfen würden. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Kutsche raste mit höllischem Tempo über den schmalen Waldweg, jagte so schnell um die Kurven, dass ich fürchtete, der Wagen würde umkippen. Ich wurde durchgeschüttelt, stieß mehrmals mit meinen dämonischen Begleitern zusammen, die ebenfalls um ihr Gleichgewicht kämpften. Bei dem Durcheinander achteten die beiden nicht auf meine Hand, die ich im Innern meiner Jacke verschwinden ließ. Oh, verdammt, ich glaub, mir wird schlecht. Halt die Fresse, Sinclair. Nein, wirklich. Wenn du kotzt, schlag ich dir sämtliche Zähne aus. Ich hatte durch die Jacke geschossen und getroffen. Der Ghoul hätte eigentlich sofort tot sein müssen. Stattdessen verzerrte er sein Gesicht zu einer schmerzerfüllten Fratze und griff mich an. Bin ich, oder? Endlich zeigten die Kugeln Wirkung. Der Dämon wurde zurückgerissen und verging. Blieb noch der Riese. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie das Monstrum ausholte. Sofort warf ich mich zwischen die Sitzbänke auf den Boden. Die Pranke des Ungeheuers sauste an meinem Ohr vorbei, riss ein Loch in die Holzwand. Jetzt stand der Riese auf, wollte sich auf mich stürzen. In einer Reflexbewegung zog ich meine Beine an, ließ das Monstrum kommen und katapultierte es über mich hinweg. Die schmale Tür hatte dem massigen Körper nichts entgegenzusetzen. Der Riese krachte aus der Kutsche und prallte gegen einen Baum. Brüllend verschwand das Monster in der Nacht. Sofort war ich wieder auf den Beinen, schaute nach draußen. Bei dem irren Tempo war ein Absprung unmöglich. Mir blieb nur eins. Ich musste aufs Dach und den Kutscher erledigen. Vorsichtig stellte ich mich in den Türrahmen, streckte meinen rechten Arm nach oben und bekam mit den Fingerspitzen eine Haltestange zu fassen. Die Kutsche war über einen Baumstamm gerast. Für Bruchteile von Sekunden schwebte ich in der Luft, griff in Panik mit meiner Linken nach oben und klammerte mich eisern an der Stange fest. Die Äste eines Baumes peitschten auf meinen Körper, rissen mir die Haut an den Händen und im Gesicht auf. Ich sammelte alle Kräfte, zog mich mit einem gewaltigen Ruck hoch und schwang mich auf das Dach. Geschafft! Ich blieb flach auf dem Bauch liegen, lud meine Beretta nach. Dann rockte ich mich Stück für Stück nach vorne bis zum Rand des Daches und stützte mich auf die Ellenbogen. Es traf mich wie ein Donnerschlag. Der Kutschbock war leer. Was zum Teufel? Ja. Blitzschnell wälzte ich mich auf den Rücken, glaubte noch, den Kutscher breitbeinig über mir stehen zu sehen, als etwas Schwarzes auf mich zuraste. Der Rest der Fahrt verlief für mich ohne weitere Zwischenfälle. Mr. Sinclair! Hallo, Mr. Bannister. Mr. Connolly? Aber wo ist Mr. Sinclair? Er ist entführt worden. Wie bitte? Das ist eine lange Geschichte und die Zeit rennt uns davon. Was ist denn passiert? Ich brauche eine Auskunft von Ihnen. Sagt Ihnen der Name Asmodina etwas? Nie gehört. Sind Sie sicher? Ja, absolut. Wieso? Weil der Höllengraf von ihr gesprochen hat. Sie haben mit dem Höllengrafen geredet? Ja, aber leider kann ich Ihnen jetzt nicht mehr... Haben Sie das gehört? Ja, als würde jemand durch den Wald laufen. Vielleicht ist es John. Vielleicht auch nicht. Warte einen Moment. Das Geräusch kam von da drüben. Ich kann nichts erkennen. Es ist zu dunkel. Da ist es wieder. Hallo? Wer ist da? Nein, nicht der schon wieder! Es ist das Monster vom Schloss! Schnell, Bill! Komm zurück in den Wagen! Steigen Sie nach hinten! Aber was? Los, Mann, steigen Sie ein! Der Sturz aus der Kutsche hatte den Riesen entsetzlich entstellt. An einigen Stellen war seine Haut großflächig abgeschürft. Beide Ohren und die komplette linke Gesichtshälfte waren nur noch ein fleischiger Klumpen. Erst jetzt entdeckte er mit seinem noch funktionierenden rechten Auge den Bentley und rannte wutentbrannt los. Er kommt! Scheiße, spreng an! Machen Sie schon! Ich tu, was ich kann! Gib nicht so viel Gas! Ich gebe gar kein Gas, die Karre ist abgesoffen! Da ist es! Spreng an, verdammt! Es nimmt den Wagen auseinander! Beeil dich, Bill, beeil dich! Hier, Schau, nimm meine Waffe! Packen Sie auf! In Deckung! Sie, Schau! Ich muss hier raus! Die nicht! Er rennt weg! Ja, und das Monster rennt ihm hinterher! Gegen das Biest hat er noch keine Chance! Oh mein Gott! Los, alle Mann, raus aus dem Wagen! Wo sollen wir denn hin? Verteilt euch! Ich kümmere mich um das Monster! Da! Es kommt zurück! Nun lauf doch endlich! Viel Glück, Bill! So ist es gut! Jetzt komm her, mein Freund! Mal sehen, wie viel du davon verträgst. Der Reporter zielte bei jedem Schuss genau auf die verletzte Schädelhälfte, hoffte, das Monster so wenigstens vertreiben zu können. Bill schob sein letztes Magazin in die Beretta, schoss erneut. Jetzt gib doch endlich auf! Das Ungeheuer ließ sich nicht aufhalten, kam mit riesigen Schritten auf Bill zu. Mann, bleib stehen! Fuck! Der Truck war plötzlich hinter der Kurve aufgetaucht, fuhr zu schnell, als dass der Fahrer den Aufprall noch hätte verhindern können. Bremsen zischten, fassten nach. Oh Mann. Bill? Alles in Ordnung, Schau. Sollen wir rauskommen? Nein, bleibt, wo ihr seid. Vielleicht ist das Monster noch in der Nähe. Was hast du vor? Ich muss nach dem Fahrer sehen. Bill war sich der Gefahr, in die er sich begab, durchaus bewusst. Er schlich auf den umgekippten Truck zu, bereit, auf der Stelle davonzulaufen, wenn das Monster auftauchte. Doch es blieb alles ruhig. Der Riese war verschwunden. Hey, Sie! Können Sie mich hören? Ich war zu schnell. Oh Gott, ich bin zu schnell gefahren. Sind Sie verletzt? Nein, nein, aber ich habe jemanden überfahren. Machen Sie sich keine Sorgen. Das war kein Mensch. Doch, ich habe es ganz deutlich gesehen. Können Sie sich bewegen? Ja, ich... Geben Sie mir Ihre Hand. Ich ziehe Sie hoch. Moment, ich klemme fest. Mein Bein. Bill Connolly atmete schwer aus. Ihm war jetzt klar, dass er so schnell nicht von hier weg konnte. Er musste dem Mann helfen, die Polizei benachrichtigen. Dabei arbeitete die Zeit gegen ihn. John Sinclair brauchte seine Hilfe. Und ihn beschlich die schlimme Ahnung, dass er seinem Freund nicht mehr rechtzeitig zur Seite stehen würde. Gott sei Dank seid ihr. Jane? Hi, Zuko. Ich hatte dich gar nicht erwartet. Ich weiß. Warum hast du Myxin mitgebracht? Ich habe sie mitgebracht, Chinese. Nicht umgekehrt. Ach ja? Und auf wessen Seite stehst du diesmal? Auf meiner. Wie immer. Myxin will uns helfen, Zuko. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Zuko, bitte, die Zeit drängt. Also schön, kommt rein. Setzt euch. Ich stehe lieber. Weißt du schon, dass John von Asmodina entführt wurde? Ja, Sir Paul hat mich vorhin angerufen. Aber du weißt nicht, wo sich ihr Reich befindet. Du etwa? Natürlich. Und ich werde es dir auch verraten. Warum plötzlich so hilfsbereit? Weil Asmodina einen Machthunger entwickelt hat, der mich zu stören beginnt. Kaum ist diese Schlange da, versucht sie, in mein Reich einzudringen. Ah, die Dame pinkelt dir ans Bein. Hüte deine Zunge, du Spatzenhirn. Bisher habe ich noch jedem ihrer Angriffe getrotzt. Aber sie wird immer stärker, nicht wahr? Ja, die Ghouls und anderer Dämonenheerscharen haben sich ihr bereits angeschlossen. Wenn sie den Sohn des Lichts töten sollte, hätte sie mit einem einzigen Schlag das vollbracht, wozu der Schwarze Tod seit seiner Wiederkehr nicht in der Lage war. Es wäre ihr größter Triumph und noch mehr Dämonen würden ihr folgen. Das darf nicht geschehen. Niemals. Also gut, wie ist dein Plan? Zunächst brauchen wir Johns Kreuz. Bill hat es. Er wird jeden Moment hier auftauchen. Das wird er nicht. Er wurde aufgehalten. Was? Er ist frühestens in 2 Stunden hier. In 2 Stunden ist John vielleicht schon tot. Das wäre bedauerlich. Kannst du Bill nicht herholen? Nein, ich muss meine Kräfte einteilen. Wofür? Für eine Teleportation. Ich werde dich und den Reporter auf eine der Orkney-Inseln bringen. Orkney? Der Eingang zu Asmodinas Reich liegt dort in einer Höhle. Alles Weitere liegt bei euch. Wie bitte? Wir sollen zu zweit gegen eine ganze Armee von Ghouls kämpfen? Du bekommst eine Waffe von mir, mit der du dich gegen die Ghouls effektiv zur Wehr setzen kannst. Hier. Was ist das? Man nennt sie die Dämonenpeitsche. Sie fühlt sich warm an. Die 3 Riemen am Ende des Stabes bestehen aus der Haut des Dämons Nyrana. Kein Ghoul wird auch nur die geringste Berührung mit der Peitsche überleben. Also gut. Ich habe die Peitsche, Bill das Kreuz. Und was machst du, während wir auf der Insel unser Leben riskieren? Ich bleibe hier und warte. Wie selbstlos. Vergiss nicht, wen du vor dir hast. Ich helfe euch nur, weil ich mir einen Vorteil davon verspreche. Wenn ihr versagt, lasse ich das Sinclair-Team fallen. Dann bleibt ihr auf der Insel und die Frauen werden von den Schergen Asmodinas geholt. Hast du das verstanden? Du brauchst mich nicht unter Druck zu setzen. Ich würde auch so alles für John tun. Das hoffe ich, Chinese. Das hoffe ich. Im ersten Moment war ich völlig desorientiert. Kalte Luft drang in meine Lungen. Ich hörte die Meeresbrandung, öffnete die Augen und sah in einen wolkenverhangenen Nachthimmel. Oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Ich drehte meinen Kopf nach links und sah die Höllenkutsche. Verlassen stand sie da. Kein Kutscher, kein Dämon war zu sehen. Nur die beiden Pferde, die mit erhobenem Haupt wie versteinert in die Ferne starrten. Es war ein unheimliches Bild. Ganz ruhig, ihr beiden, ja? Bin gleich wieder da, muss nur mal ein bisschen Heu holen. Ich stolperte rückwärts von den Pferden weg. Niemand hielt mich auf. Warum ließ man mich ziehen? Wollte Asmodina mit mir spielen oder war ich einfach nur früher wach geworden als erwartet? Die Kutsche war bereits nicht mehr zu sehen. Ich ging weiter, überprüfte meine Beretta. In meinem Ersatzmagazin befanden sich nur noch 2 Kugeln. Verdammt! Ich war so gut wie wehrlos. Oh nein, nein, nein, nein. Von Weitem sah ich den Jungen. Er hockte am Strand und weinte bitterlich. Als er mich sah, weiteten sich seine Augen. Nein! Nicht doch! Bleib stehen, Junge! Du bist ein böser Mann! Nein, ich bin hier, um dich zu retten. Der Junge hielt inne, schaute mich misstrauisch mit seinen großen braunen Augen an. Du bist nicht böse? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich werde dir nichts tun. Versprochen? Großes Indianer-Ehrenwort. Wie heißt du? Ich bin John. Und du? Markus. Und wie bist du hier hingekommen, Markus? Mit dem Boot. Du bist alleine mit dem Boot gefahren? Nein, mein Daddy. So, dein Daddy. Wo ist er denn? Er liegt da hinten am Strand. Aber ich glaube, er ist tot. Tot? Er blutet und bewegt sich nicht mehr. Kannst du mir zeigen, wo er liegt? Ja, es ist nicht weit weg. Komm. Wo wohnst du eigentlich? In Kirk. Du kommst aus Schottland? Ja. Aha. Wart ihr lange auf dem Wasser? Ja. Da war plötzlich dieser Nebel und Daddys Kompass ging kaputt. Wir konnten nichts mehr tun. Und dann? Da war auf einmal dieser laute Krach und wir sind ins Wasser gefallen. Den Rest weiß ich aber nicht mehr. Vielleicht seid ihr auf ein Riff aufgelaufen. Da liegt er! Siehst du? Der Junge zeigte aufgeregt nach vorne, ergriff meine Hand und zog mich hinter sich her. Jetzt sah auch ich den Mann. Er lag auf dem Bauch, trug einen halblangen, wetterfesten Regenmantel. Seine Beine wurden in regelmäßigen Abständen von den auslaufenden Wellen umspült. Warte hier, Markus, ich werde nach ihm sehen. Ach, dem Himmel sei Dank. Ist er tot? Nein, er schläft nur. Er wird bald wieder aufwachen. Juhu! Daddy steht bald wieder auf! Aber zuerst ziehe ich ihn weiter aus dem Wasser. Seine Füße sind schon ganz nass und wir wollen doch nicht, dass... Ich fuhr herum und entdeckte ca. 100 Meter vor uns eine riesige Gestalt, die im fahlen Mondlicht über die schroffen Felsen kletterte. Mein Magen zog sich zusammen. Es war das Monster, das ich aus der Kutsche geworfen hatte. Da sind wir. Endlich. Zuko. Schau, mein Engel. Soll ich euch noch Blümchen herbeizaubern? Was ist mit deinen Augen, Bill? Fahr du mal so lange ohne Frontscheibe. Oh. Hast du das Kreuz? Ja, hier. Du musst es mir nicht direkt vor die Nase halten, du Tölpel. Gefällt dir wohl nicht, wie? Noch ein Wort, Chinese. Und du liegst am Boden wie damals im Hyde Park. Hört auf. Diese Streitereien führen zu gar nichts. Steck das Kreuz weg, Bill. Okay. Und jetzt kommt, wir wollen nicht noch mehr Zeit verlieren. Habt ihr Sir Powell informiert? Natürlich. Er wartet bei Scotland Yard, bis wir uns melden. Seid ihr bereit? Ja. Dann begebt euch in die Mitte des Zimmers. Der kleine Magier wartete, bis Zuko und Bill an der richtigen Stelle standen. Dann schloss er die Augen, hob seine Hände und spreizte die Finger. Blau-weiß fluoreszierende Blitze zuckten plötzlich daraus hervor und zogen einen Ring aus purer Energie um die beiden. Innerhalb von Sekunden wuchs der magische Kreis in die Höhe, bildete eine Lichtmauer, die die Männer umschloss. Dann zog sich die Säule zusammen, erfasste erst den Reporter, dann Zuko. Es ist vollbracht. Wo sind Sie jetzt? In John Sinclairs Nähe. Auf Asmodinas Insel. Möge Gott den beiden beistehen. Der Riese war entsetzlich zugerichtet, trug schwere, zum Teil offene Wunden am Leib. Doch die Verletzungen schienen ihm wenig auszumachen. Ich spannte jeden Muskel in meinem Körper, war bereit, den Jungen mit bloßen Händen gegen diese Bestie zu verteidigen. Doch das Monster griff nicht an, sondern blieb stehen und bedeutete mir, mitzukommen. Ich hab Angst, John! Das brauchst du nicht. Geh zurück zu deinem Vater und warte dort, bis ich wiederkomme. Lauf! Der Junge hat nichts mit all dem zu tun. Ich komme mit dir, aber er... Der Dämon sprintete los, hatte den Jungen nach wenigen Sekunden eingeholt und packte zu. Nein! Nein, warte! Wir gehen beide mit dir, freiwillig, aber nur, wenn du den Jungen loslässt. Das Monster zögerte, sah mich lauernd an. Ich spreizte die Arme, zeigte dem Riesen, dass ich unbewaffnet war. Endlich senkte das Ungeheuer die Arme, stellte Markus beinahe behutsam ab und öffnete seine Pranken. John! John! Komm her, Markus! Es ist ja alles gut. Ja doch, wir kommen schon mit! Ich kann langsam nicht mehr. Wir sind bestimmt bald da. Warum gibt es denn nicht einmal eine Straße? Meine Füße tun weh. Die Spitze des Hügels ist ja nicht mehr weit. Was ist? Soll das heißen, dass wir hier warten sollen? Also gut, wir bleiben hier stehen. Was macht er denn da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er schiebt den großen Busch dort zur Seite. Ja, du hast recht. Und dahinter ist ein Loch im Felsen. Sieht aus wie der Eingang zu einer Höhle. Unglaublich, Sinclair. Das hast du ganz alleine rausgefunden? John! Ganz ruhig, Markus. Ich kenne diese Stimme. Herzlich willkommen auf Asmodinas Insel. Das Versteck passt zu dir, Grimes. Es ist das letzte Drecksloch. Sag das nochmal. Bitte. Später vielleicht. Was hast du denn da für einen leckeren Nachtisch mitgebracht? Lass den Jungen aus dem Spiel. Er ist unschuldig. Gib dir keine Mühe. Ich entscheide nicht über sein Schicksal. Ah, verstehe. Du hast dir also nichts zu sagen, was? Mehr als dir lieb ist, Geisterjäger. Und jetzt folge mir. Asmodina wartet auf dich. In ihrer Leichenhalle. Grimes lief zurück in die Höhle. Wir folgten ihm, hörten hinter uns die schweren Schritte des Riesen. Der Gang war kürzer, als ich gedacht hatte. Aus dem Dämmerlicht schälte sich eine geländerlose Treppe, die im Halbkreis in ein Gewölbe hinabführte. Vor der ersten Stufe blieb ich stehen und schaute nach unten. Es verschlug mir den Atem. In der Mitte der Grotte stand, umgeben von unzähligen, gierig schmatzenden Ghouls, eine wunderschöne Frau. Ihr langes rotes Haar fiel bis auf die nackten Schultern und die beiden Hörner, die auf ihrer Stirn wuchsen, ließen keinen Zweifel zu. Ich blickte in das kalt lächelnde Gesicht von Asmodina, der Tochter des Teufels, und aus ihren Augen schlug mir die Erbarmungslosigkeit der Hölle entgegen. Das ist er also, der Sohn des Lichts, vor dem sich alle so sehr fürchten. Alle? Du also auch? Im Moment bestimmt nicht. Obwohl du mein Vorhaben schon empfindlich gestört hast. Tatsächlich, davon habe ich ja gar nichts mitgekriegt. Erinnerst du dich nicht an den Werwolf, den du in Kent getötet hast? Er war etwas Besonderes. Das habe ich gemerkt. Er war der König der Werwölfe. Und er wollte sich mir anschließen. Ich schätze, du bist jetzt mächtig wütend auf mich. Dass du ihn umgebracht hast, ist ärgerlich, ja. Aber keine Katastrophe. Seine Nachfolgerin steht schon bereit. Na, da bin ich aber beruhigt. Dafür gibt es keinen Grund. Denn ich mag es nicht, wenn man mir ins Geschäft pfuscht. Und jetzt komm runter. Ich will an dir ein Exempel statuieren. In dem Fall bleibe ich lieber hier oben. Der Riese hatte mir einen Stoß in den Rücken gegeben, drängte mich auf die Treppe zu. Grimes war bereits vorgegangen, reihte sich in die Gruppe seiner Diener ein und schaute böse grinsend zu mir hoch. Komm, Sinclair, wir haben Hunger. Ich stieg die erste Stufe hinab. Markus hatte die Augen geschlossen, klammerte sich fest an meinen Hals. Noch eine Stufe. Unten wartete die Meute auf uns. Ich blickte in unzählige, dämonisch leuchtende Augenpaare. Schneller, Geisterjäger! Worauf wartest du? Ich hatte bereits die vierte Stufe erreicht, musste aufpassen, dass ich mit dem Jungen im Arm nicht stolperte. Das Monster lief jetzt fast neben mir. Ich sah, dass es ebenfalls Probleme mit dem Gleichgewicht hatte. Bestimmt eine Folge seiner zahlreichen Verletzungen. Und plötzlich ritt mich der Teufel. Mein Arm fegte nach außen, vollführte einen Bogen und traf das Monster am Hals. Die Wucht des Schlages brachte ihn ins Wanken. Ich trat nach und der Riese fiel über den Treppenrand. Das darf doch nicht! Fasst ihr! John, was machst du? Halt dich fest, Markus! Halt dich gut fest! Er rennt weg! Los! Holt ihn zurück oder ich werde euch alle töten! Ich will ihn haben! Bill? Bill, bist du da? Ja. Wo sind wir? Ich weiß nicht, Zuko. Es ist so dunkel. Ich habe den Eindruck, dass wir durch das absolute Nichts schweben. Zuko! Da hinten ein Licht! Es kommt auf uns zu! Nein, es zieht uns an! Bill, bleib bei mir! Ich kann nicht! Ich werde immer schneller! Bill! Es war ein Sturz durch Zeit und Raum. Sowohl an Bill als auch an Zuko zerrten unglaubliche Kräfte. Die Gesetze von Physik und Logik schienen außer Kraft gesetzt. Lichter, Farben und Formen zerschmolzen in einem sich rasend schnell drehenden Wirbel, in dem sich Materie verflüchtigte und durch die Unendlichkeit schoss. Plötzlich war alles vorbei. Sie hatten wieder festen Boden unter den Füßen und spürten, wie ein frischer Windhauch sanft mit ihren Haaren spielte. Wow! Bist du in Ordnung, Bill? Ich glaube schon. Ist da noch alles an mir dran? Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Puh. Da wären wir also. Asmodinas Insel. Sie sieht wirklich beängstigend aus. Was ist? Ich weiß nicht, ich... Bill, was ist mit dir? Ein grenzenloser Schmerz durchfuhr den Körper des Reporters, der augenblicklich von Krämpfen geschüttelt in die Knie sackte. Zuko wollte seinem Freund zu Hilfe eilen, als sich Bills Umrisse auflösten. Zuko! Hilf mir! Aber was soll ich denn da? Auch Zuko zuckte plötzlich zusammen, glaubte von einer unsichtbaren Macht zerquetscht zu werden. Keiner Reaktion mehr fähig, beobachtete er, wie die Insel um ihn herum verschwand. Maxine, was ist? Etwas stimmt nicht. Was meinst du damit? Sie kommen zurück. Zurück? Zur Seite, schau! Zur Seite! Zuko! Bill! Verdammt, was war das denn? Ich dachte, es zerreißt mich. Ja, ich auch. Es hat nicht funktioniert. Was? Asmodinas Macht ist zu groß. Ihr Gegenzauber zu stark. Wir kommen also nicht auf ihre Insel? Ich habe sie wohl unterschätzt. Na toll. Und was machen wir jetzt, du Superdämon? Halt den Mund. Nein, du hältst jetzt den Mund. Wir versuchen es noch einmal. Und wehe, du versagst wieder. Es ist sinnlos. Asmodinas Magie umgibt die Insel wie ein unsichtbarer Schutzwall. Ich müsste erst einen Gegenzauber schaffen, aber das dauert. Wie lange? Stunden, vielleicht sogar Tage. Dann müssen wir ein Flugzeug chartern und selbst auf die Insel. Dafür ist es zu spät. Aber wenn wir... Bis ihr die Insel erreicht habt, ist John Sinclair schon lange tot. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Hast du denn einen besseren Vorschlag? Was ist? Warum sagt denn keiner was? Wollt ihr John etwa aufgeben? Ihn mit diesen Monstern allein lassen? Jane! Könnt ihr nur... Jane, ganz ruhig. Ich glaube, einer von uns sollte Sir James anrufen. Ich suche uns ein Versteck, Markus. Aus der Ferne hörte ich schon das wütende Schreien der Dämonen. Wie der Teufel hetzte ich über die unebene Erde. Meine rechte Seite brannte wie Feuer. Der Junge war viel zu schwer. Ich würde ihn nicht mehr lange tragen können. Es war ein aussichtsloser Wettlauf mit der Zeit. Vorsicht! Was machst du denn? Los, komm! Ich kann nicht mehr. Lauf weiter, Markus. Schnell! Ich will nicht ohne dich. Aber du musst. Hörst du? Du... Was ist? Meine Augen wurden groß. Etwas Schwarzes, Dunkles stand nicht weit von uns entfernt auf einer Anhöhe. Die Höllenkutsche. Eine aus der Verzweiflung herausgeborene Wahnsinnsidee aktivierte meine letzten Kraftreserven. In dem Gefährt würden mich meine Feinde hoffentlich zuletzt suchen. Ich raffte mich auf, zog Markus hinter mir her. Der Schlag hing immer noch lose in den Angeln. Sanft hob ich den Jungen ins Innere, kletterte ihm nach und zog die Tür hinter mir zu. Was machst du da? Ich versuche, die Tür zu schließen. Das Schloss ist kaputt, weißt du? Ich will zu meinem Daddy. Er kommt bestimmt. Aber zuerst müssen wir uns vor diesen Monstern verstecken. Sollen wir uns unter die Bänke legen? Das ist eine gute Idee, mein Junge. Komm. Und jetzt müssen wir ganz still sein, ja? In Ordnung. Ich kam mir vor wie in einem großen Sarg. Dunkelheit umgab uns. Minutenlang lagen wir einfach nur da, achteten auf jedes Geräusch, das von außen in die Kutsche drang. Und dann kamen sie. John! Shh, ganz ruhig, Markus. Hier lang, ihr räudigen Hunde! Sie haben sich bestimmt bei den Klippen versteckt! Ja! Töte! Komm, töte! Sind sie weg? Warte noch. Der Riese! Kein Laut jetzt. Ein Schatten legte sich über die Kutsche. Ich war mir sicher, dass der Riese in diesem Moment durch das kleine Türfenster in das Innere schaute. Das Monster hatte die Kutsche von außen angestoßen wie ein Spielzeug, das nicht richtig funktionierte. Markus schlug die Hände vors Gesicht. Ich hoffte inständig, dass der Junge jetzt die Nerven behielt. Der Riese entfernte sich. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Regungslos blieben wir noch eine Weile liegen. Dann rollte ich vorsichtig aus meinem Versteck und trat an das kleine Fenster. Soll ich auch rauskommen? Gleich. Ich will nur kurz nachsehen, ob die Luft rein ist. Und? Nichts zu sehen. Komm. Bleib hinter mir. Ich öffne jetzt die Tür. Alles klar. Und jetzt nichts wie weg von hier. Ich wusste es. Oh, Scheiße. Da sind sie. Ohne lange nachzudenken, griff ich mir den Jungen und rannte um mein Leben. Ich wusste, dass ich diesmal so gut wie keine Chance hatte. Die Dämonen waren viel zu schnell, holten mit jedem Meter auf. Und dann sah ich die Klippe. Ich lief direkt darauf zu, hatte keine Möglichkeit auszuweichen. Hoffentlich ging es dahinter nicht zu steil bergab. Vorsicht! Das war's. Ich stand vor einem tiefen Abgrund. Unter mir brachen sich meterhohe Wellen an den spitzen Felsen, die zu Hunderten aus dem tosenden Wasser ragten. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Da kommen die Monster! Oh Gott. Schließ deine Augen, Markus. Schließ deine Augen. Was ist denn das? Runter, Markus! Auf den Boden! Ah! Ich traute kaum meinen Augen. Eine Gruppe von F-5-Kampfjets war über uns hinweggefegt und hatte auf die Monster geschossen. Gewaltige Feuerbälle stiegen in den Himmel und vertrieben die Ghouls. Wie Ameisen rannten sie in alle Richtungen davon und waren verschwunden, noch bevor die Flugzeuge ihre zweite Angriffswelle starten konnten. John, sieh mal! Da vorne landet ein Flugzeug! Komm, das sehen wir uns genauer an. Kommt runter wie ein Hubschrauber. Nicht zu nah rangehen, Markus. Das Cockpit geht auf. Ich glaube, ich träume. Das ist doch... Kennst du den Mann? Und ob ich den kenne? Mensch, Major Green. Mr. Sinclair, Gott sei Dank haben wir Sie gefunden. Wie sind Sie hier hingekommen? Ihr Vorgesetzter, Sir James Powell, hat uns sämtliche Koordinaten gegeben. Sir James? Woher hatte er die denn? Das habe ich ihn auch gefragt. Er sagte von einem kleinen grünen Männchen. Dann weiß ich schon, wen er gemeint hat. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Sie haben damals in Middlesbury ein ganzes Dorf gerettet. Dass ich Ihnen jetzt helfe, ist nur selbstverständlich. Und ob Sie mir geholfen haben, das war Rettung in letzter Sekunde. Ich danke Ihnen, Major. General. General? Ja, seit damals ist einiges geschehen. Das kann man wohl sagen. Hören Sie, wir sind noch nicht fertig hier. Die Insel ist nach wie vor gefährlich. Was sollen wir tun? Nicht weit von hier entfernt gibt es eine Höhle. Sie muss gesichert und untersucht werden. Kein Problem. Mehrere Transporthubschrauber mit meinen Leuten sind schon auf dem Weg. Außerdem liegt am Strand ein verletzter Mann. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Wir werden uns um alles kümmern. Der Eingang zur Asmodinas Leichenhalle wurde gefunden. Aber das Gewölbe war eingestürzt und völlig unzugänglich. Die Tochter des Teufels hatte sorgfältig alle Spuren verwischt. Die Truppen des Generals blieben noch für einige Tage auf der Insel, durchkämmten jeden Quadratmeter. Aber sie fanden nichts. Grimes, seine Ghouls und der Riese, sie alle waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich war sicher, dass sie nur darauf warteten, erneut zuzuschlagen. Die Gefahr, die von diesen schrecklichen Dämonen ausging, hielt weiter an. Und doch hatte ich einen kleinen Sieg errungen. Dem Jungen war nichts geschehen. Und auch sein Vater konnte nach einer Woche wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Leben hatte die beiden wieder. Und ich hoffte, dass sie mit den Mächten der Finsternis nie mehr in Berührung kommen würden. Für mich jedoch ging der Kampf weiter. Und ich würde ihn mit aller Entschlossenheit führen.